Erster für den Chorleiter. Von den Korachitern. Ein Lied. Zweiter, hört zu, alle Völker. Hört zu, alle Menschen auf der Welt. Dritter, alle Menschen sollen zuhören, Reiche und Arme. Vierter, ich will weise Worte sprechen. Mein Herz denkt über kluge Dinge nach. Fünfter, ich will gut zuhören. Ich will mein Geheimnis mit Zithermusik erzählen. Sechster, warum soll ich Angst haben in schlechten Zeiten? Meine Feinde tun Böses um mich herum. Siebter, sie vertrauen auf ihr Geld. Sie sind stolz auf ihren großen Reichtum. Achter, niemand kann einen anderen Menschen vom Tod freikaufen. Niemand kann Gott dafür bezahlen. Neunter, der Preis für ein Leben ist zu hoch. Man kann es nicht für immer bezahlen. Zehnter, so kann niemand ewig leben. Niemand kann dem Grab entkommen. Elfter, man sieht, kluge Menschen sterben. Dumme Menschen sterben auch. Sie lassen ihr Geld für andere zurück. Zwölfter, ihre Gräber sind ihr Zuhause für immer. Sie haben Länder nach sich benannt. Aber das hilft ihnen nicht. Dreizehnter, ein Mensch mit viel Ehre bleibt nicht. Er wird wie ein Tier, das stirbt. Vierzehnter, so geht es denen, die sich sicher fühlen. So geht es denen, die ihnen folgen. Sela. Fünfzehnter, sie gehen wie Schafe in die Unterwelt. Der Tod ist ihr Hirte. Am Morgen werden gute Menschen über sie herrschen. Ihr Körper wird vergehen. Die Unterwelt wird ihr Haus. Sechzehnter, aber Gott wird mich aus der Unterwelt retten. Er wird mich zu sich nehmen. Sela. Siebzehnter, sei nicht traurig, wenn jemand reich wird. Sei nicht traurig, wenn sein Haus immer schöner wird. Achtzehnter, denn wenn er stirbt, nimmt er nichts mit. Sein Reichtum folgt ihm nicht. Neunzehnter, man lobt ihn vielleicht, solange er lebt. Man lobt dich, wenn du gut lebst. Zwanzigster, er geht zu seinen Vorfahren. Sie werden das Licht nie wieder sehen. Einundzwanzigster, ein Mensch mit viel Ehre, aber ohne Verstand, wird wie ein Tier. Er stirbt,